purchase your tracks today. Ich seh nur dich, du siehst nur mich. Auf uns scheint das Licht, die anderen sind wie Gift. Ich schwebe wie Michael auf der Bühne. Jeder, der sagt, sowas gibt es nicht, der erzählt eine Lüge. Ey. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Vorbei. Die Galaxie ist nicht weit. Vielleicht denkst du genau wie ich. Bist du bereit? Vielleicht sind wir fleisch. Vielleicht denkst du genau wie ich. Hab keine Zeit, hab keine Zeit. Vielleicht denkst du genau wie ich. Bist du bereit? Vielleicht sind wir fleisch. Vielleicht denkst du genau wie ich. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Bye, bye, bye, bye, bye. Ich flieg an den Wolken vorbei. Vielleicht solltest du sein, sein, sein, sein, sein, sein. Als wär ich high grad. Ich bin der, der niemals am Zahn der Zeit nagt. Wir sind fresh, yeah. Schlafen in unserem Nest. Purchase your tracks today. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Ich flieg an den Wolken vorbei. Bye, bye, bye. Die Galaxie ist nicht weit. Vielleicht denkst du genau wie ich. Bist du bereit? Vielleicht sind wir bleib. Vielleicht denkst du genau wie ich. Hab keine Zeit, vielleicht denkst du genau wie ich. Bist du bereit? Vielleicht sind wir bleib. Vielleicht denkst du genau wie ich. Ich flieg an den